Während Ampere einen runden Geburtstag feiert, ist der Geduldsfaden langsam aber sicher am Rissen. Der Drang nach einem stattlichen Rave ist so gross, meine vernachlässigten Körperteile verselbstständigen sich in unregelmäßigen Abständen und feiern im Kollektiv ein mehr oder weniger filigranes Ballett auf. Wenn auch du den Drang verspürst, deinen Puls wieder mal an 120 BPM anzugleichen, hat dein Stromstoß wie immer genau das passende Ding für dich, nämlich eine knappe Stunde Qualitätsschall, vollpackt mit dem Besten, was elektronische Musik aus der Schweiz und überall so zu bieten hat, immer mit der nötigen Portion Edge, um deinen Horizont ein klein wenig weiter zu pushen. Während Tagträume von ausgelassenen Sessions mit den Besties immer omnipräsenter werden, bringt die mittlerweile 40. Episode von Ampere wieder einmal den Soundtrack für Bailando auf der imaginären Dachterrasse. Feinste Lo-Fi-House mit Gefühlsfaktor trifft auf Retro-Rave-Geschichten, die direkt aus den 90ern stammen könnten. Arrogante House-Tunes gehen Hand in Hand mit subtil-filigranem aus Nachbars Studio. Kurz vor dem offiziellen Sommer-Takeover sorgt Ampere also bereits für den Heat im Ohr. Alle Tunes von dieser Episode findest du natürlich wie immer in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Schau vorbei und erfreue dich ab 16 neue Lieblingstunes für deine eigene Kollektion. Big Ups, bist du dabei? Das ist die 40. Folge von Ampere. Mit mir und Benny, hier auf SRF Virus. Wir sind vorher leicht cineastisch in der Heimat gestartet. «Where is the Money» von Larita hat gerade Maschinen-Sounds mit gut viel Seele in deinen Chörgang geschickt. Das Ding strotzt vor Charakter und fühlt sich dank dauerndem Aufbruchgefühl wie eine spannungsgeladene Umarmung mit deinem Computer an. Bevor wir uns vollständig im digitalen Kosmos auflösen, switchen wir zu etwas weniger Esoterischem, und zwar zum Track «Raining Outside», wo genau das formuliert, wonach es uns momentan permanent ist. Die Earth Boys bleiben mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen. Zum Zvieri gibt es ein schnörkelloses Haus mit Classic Elements und dem wohl catchigsten Downpitch-Vocal seit langem. Während es draussen regnet, bringt der Tune den Sonnenstich direkt durchs Fenster. It's raining outside, it's raining outside, it's raining outside, it's raining outside, yeah. It's raining outside, it's raining outside, it's raining outside, it's raining outside, yeah. Gonna get high, gonna get high, gonna get high, gonna get you high, yeah. Gonna get high, gonna get high, gonna get high, gonna get you high, yeah. Smoking some weed, smoking some weed, smoking some weed, let's roll the beat. Give me a pound, give me 2 pounds, give me 30 pounds, give me 40 pounds, yeah. Give me a pound, give me 10 pounds, give me 30 pounds, give me 40 pounds, yeah. Give me a pound, break it down, watch me get down, break it down. Outside, it's raining outside, it's raining outside, it's raining outside, yeah. Raining outside, it's raining outside, it's raining outside, it's raining outside, yeah. Gonna get high, gonna get high, gonna get high, gonna get you high, ooh. Give me a pound, give me 10 pounds, give me 30 pounds, give me 40 pounds, yeah. Oh. Vibes extraordinär. Das Wort «Bailando» verbinde ich gerne mal mit den 90s. Der nächste Tune kommt von einem Dude namens X-Coast und verdeutlicht auf nostalgische Art und Weise die doch eher weit hergeholte Analogie. Der serbische Hypeboy released gerade auf alle Labels mit einem gewissen Freak-Faktor. Unser Favorit ist der Track «Yep, Bailando». Classic Drum Machines und Rave Stabs sind eine Ode an die Ausgelassenheit früherer Tanzflächenmassaker, eine Art hedonistische Verzerrung im Raum-Zeit-Kontinuum, wo das Tropenfieber uns Fernweh nur noch mehr beführt. Das Blumenprint-Hemd gehört nicht nur wegen bevorstehenden Sommerbeginn ab sofort zum Dresscode. Thrillerpfiffen, gnadenlose Ansagen und ein Beat mit ordentlich Stampfpotenzial bringen den Exzess in deine Playlist. Wir steigen genüsslich ins Wurmloch. Boricua están bailando, colombianos están bailando, coreanos están bailando, dominicanos están bailando, los boricuas están bailando, colombianos están bailando, coreanos están bailando, dominicanos, dominicanos están bailando. Für einen weiteren Tune im Retro-Strudel. Next Up ist ein Track, der zeigt, dass nicht alles von Major Lazer wie eine pubertäre Session am See tönt, auch wenn es dafür tatkräftige Hilfe aus dem Underground braucht. Der Paul Wolford, aka Special Request, ist einer der straight-up produktivsten Dudes der heutigen Zeit und einer der ganz wenigen, der den Sprung vom Underground in Mainstream und wieder zurückgeschafft hat. Auf seinem Remix von Can't Take It From Me zeigt er im Diplo und Co., wie man auch ohne Kulturausbeutung einen Sommerhit basteln kann. Das Rezept ist denkbar einfach. Piano Chords treffen auf das wohl bekannteste Drumset der elektronischen Musikgeschichte. Ein, zwei Prisen Catchiness und schon ist das Sommermärli perfekt. We'll be right back. immer gegen den Strom. Während die Grossen von der Szene immer wieder mal Einzug bei Amper halten, sind es die kleinen Helden und Heldinnen vom lokalen Untergrund, die mich noch immer am meisten überraschen. Westschweiz ist gleich gute Schweiz. Es hat mir noch immer niemand können erklären, warum so viel Feiermaterial jenseits vom Röstigraben kommt. Dort ist definitiv etwas im Wasser. Der Lemonic ist Journey-Kollege bei Couleur 3, mischt fleissig im Motel Campo mit und ist ein gewieftes Sommelier, wenn es um Tanzflächenmaterial abseits vom Einheitsbrei geht. Auf Monza geht es namensgebend per Highspeed zur Sache. Wir geniessen auf dem Track jedes Zeitfragment. Gerade anschließend gibt es den Flip von dieser Scheibe. Auf dem Dance System Remix vom Track Wheelspin gibt es mehr synthetisches Geblubber, das die Karibik per Bullet Train nach Neo-Tokyo bringt. Kompromisslose Acid-Vibes für den heimischen Füllischwung des Tages und vollberufliche Maschinenarbeiterinnen. We'll be right back. Luzern meldet sich wieder zu Wort. Und Überraschung, es ist wieder Dionysian Mysteries. Das Label überzeugt mich bis jetzt 4 Wochen straight. Und ich werde so lange Tunes von ihnen droppen, bis wir die ganze Diskografie durchgenudelt haben. Neben Fisch in Luftmaterial gibt es auch hin und wieder subtilere Klänge von der Dionysen. Den Detach haben wir bereits schon einmal bei Ampere gehabt. Auf Booty zeigt er, warum Booty nicht immer hektisch von links nach rechts oszillieren muss. Ein Tune so lo-fi, wie er nur sein kann, mit klassischen Breaks, die so tönen, als wären sie direkt vom Kassettendeck von deinem Hipster-Compadre gerippt worden. Cool Stuff to Chill To, auch das ist Ampere hier auf SRF 4. Bleiben in niedrig aufgelöstem Territorium. B77 aus der, yep, wieder mal Westschweiz bieten auf Fleur ein klein wenig Tame Impala, ein Dash DJ Seinfeld, viel Vapor Swag und eine gute Portion ganz eigenes Charisma und liefern einen Tune, der etwa so tönt wie ein Bier nach einem Beachvolley-Spiel. Ein Track so leichtfüßig, dass er uns die komplette Absage von der Clubsaison für einen kurzen Moment vergessen lässt. Summer, here we go. Ich hoffe, der Homie hat die Drinks bereits kalt gestellt. zurück aus dem Tagtraum straight auf die Dachterrasse. Coming In ist ein zweiter Tune von Larita, das mal in einem bisschen anderen Gewand. Coolness ist dabei das Stichwort. Smooth und zurückhaltend erfinden Crowdpleaser und Emily Nanas Original etwas neu und liefern mit diesem Remix den nötigen Klangteppich, um die Veggie-Wurst auf dem Grill zu vergessen. Der Crowdpleaser ist so einer, der von der Schweiz aus die Welt erobert hat. Seit dem 2001 veröffentlicht er auf namhaften Labels wie beispielsweise auf Turbo vom Tiga und hat seither die ganze Welt bespielt. Die Emily Nana ist eine der wohl lautesten Stimmen der ganzen Schweiz. Gesigned auf dem einflussreichen Compost-Imprint verarbeitet sie Soul und R&B in einem House-Kontext und ist straight up ein super DJ. Nochmal zum Mitschreiben, das ist der Crowdpleaser und Emily Nana Remix von «Tu mes amis» im Original von Larita. Ne la laisse pas entrer dans ta chambre. weniger ist wie immer mehr. Das haben wir bereits mit dem vorherigen Tune gelernt. Darum bleiben wir gerade nochmal in minimal subtilem Territorium aus der Schweiz. Das Mal kommt das Bassline geblieben, aber vom Hakan Lipto, der für den Julien Aubert den Track «Mosaik» neu auflegt. Die Schweiz hat eine lange Tradition, wenn es um Minimalismus geht. Lieber hat man einige hochqualitative Sachen statt einen Topf an Belanglosigkeiten, die vom Essentiellen ablenken. So auch bei diesem Tune. Es ist nicht viel dran und funktioniert wohl am besten zur späten Stunde auf dem Dancefloor. Aber wegen der vertagten Clubsaison geht das Ding auch ganz easy allein in deinem Gehörgang. Wir schalten vom zweiten direkt in den fünften Gang auf und ziehen per Lichtgeschwindigkeit an der Langeweile vorbei. Dapra vom Look Like aus Zürich ist wohl die arroganteste Nummer der ganzen Show und kommt von seiner allerersten Solo-Scheibe Babe, die auf Drum Poet Community, einem Zucki-Label, rausgekommen ist. Seit einigen Jahren ist er dort Resident, betreibt mit Akoya Circles sein eigenes Kollektiv-Label und ist gegen Ende 2019 ziemlich rasant durch die Decke gegangen. Fingers crossed, dass er nach Corona dort weitermachen kann, wo er aufgehört hat. Jetzt gibt es aber zuerst mal Maschinenfang für Fingerpistolen. Schwitzen kann man auch außerhalb vom Club. Drehe es also auf und verbrenne die Isolationskalorien in Style. We'll be right back. Nach so viel Schweizer Musik geht es mit dem nächsten Tune zum grossen Nachbar. Boys Noise Records ist, wer hat's gedacht, das Label von Boys Noise, ein Berliner Wunderkind mit ordentlich Feingefühl für effektive Dancefloor-Workouts. Vom Label geht es ziemlich kompromisslos zur Sache. Doshitai vom russischen Duo Locked Club dreht wie verrückt am Intensitätsrad, bis die ganze Bude in sich einstürzt. 808s werden per Overdrive an den Rand der Existenz geschoben und drücken sich ohne Einhaltung der Abstandsregeln direkt ins Tanzbein. Elektro, wie es der Ampere-Redaktion gefällt, eine Infusion aus bestialischer Tieffrequenz und hämmerndem Getrummel für schwache und starke Momente zugleich. Tunes von einem einen Label aus Luzern bei mir in der Selection landen, ist fast schon ein bisschen beängstigend. Nein, wir sind nicht mit Dionysian Mysteries assoziiert, wir spielen lediglich, was hängen bleibt, und das ist halt momentan ziemlich viel von dem Label. Erneut ziehen uns die Dionysen vom Exzess zurück in den Tagtraum. Das mal ein kleines Stück dystopischer als beim letzten Mal. Retro angehauchte Klänge à la Blade Runner lassen uns auf einer synthetischen Welle aus Skepsis und Vorfreude zugleich Richtung Kosmos gleiten. Der Name vom Tune und vom Remix-Artist passen wie die Faust aufs Auge. Purple Wave vom Rico Casazza aus London wird vom Silicon Scally, ebenfalls aus England, remixed. Ein Dude, der bereits seit den 90er seinen Trademark-Sound kompromisslos weiterpusht. Wie immer findest du alle Tunes von dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Aber wem erzähle ich das eigentlich noch? In London düschle aber Drum Machine gegen Breakbeats. Der Soundboy Killer ist einer meiner Lieblingsartists der letzten Jahre und hat im 19 mit seinem letzten Album Halcyon Days meines Erachtens einen der wohl zukunftssichersten Langspieler der Neuzeit abgeliefert. Wirklich, ziehen Sie rein. Auf dem Track Yours gibt es Killer Vibes für grosse Soundsystems und grosse Becher mit grossen Drinks. Grossartiges Zeug aus London via Sneaker Social Club. Hottest Garage Tunes von 2011 bis immer. We'll be right back. Vom Delirium geht es zurück auf den Flan. Wir drehen noch ein letztes Mal auf, bevor wir uns mit einem allerletzten Tune verabschieden. Suenio von DJ Gigola und Kev Coco ist ein gnadenloser Banger für späte Stunden und kommt von einem Label, wo Double Cup Lovers vermutlich ein Begriff sein sollte. Live from Earth haben bereits Young Horn und Rin bei sich gehabt. Jetzt gibt es halt Dancefloor für Werk, ist aber auch okay. Nach einem kurzen Ausflug in die deutsche Bundeshauptstadt zieht es uns für den letzten Tune von dieser Show zurück an den Zürichsee. Wieder zum Look Like, der vorher schon Qualitätsstoff geliefert hat. Das Mal aber ein bisschen freundlicher als beim letzten Mal daherkommt. Auf Dreamwaters begleiten uns Smoothie Sins und eine klassische Drum Machine durch den Tagtraum. Ampere Certified zum Schluss. Big Ups fürs Zuhören. Wir hoffen, der ein oder andere neue Lieblingstune ist in der 40. Episode von Ampere für euch dabei gewesen. 40 Episoden Ampere heisst auch 40 Episoden zum Nachhören. Alle alten Folgen findest du inklusive Tracklist auf der Webseite von deinem Lieblingsportal. Spotify blabla kennst du ja. Alle Tunes von dieser Show gibt es natürlich in unserer Playlist beim Streaming-Gigant. Unbedingt Daumen geben, wenn du es fühlst. Ich bin der Benni und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Ampere auf SRF 4. Gracias.